Ja, und zwar hatte ein Herr von Klaas, der das leitete, die restlichen preußischen Hinterlassenschaften der Familie, die überhaupt hatten gerettet werden können, die wollte er hier irgendwo unterbringen und mietfrei. Und da hat er über Münster versucht, ich erzähle gerade vom Kleistarchiv. Ja. Über Münster hat der Familienvereinsvorsitzende von Kleist. Soll ich eine Hand sonst halten? Oder geht's mit der. Über Münster hat er versucht, eine Stadt zu finden, möglichst mit preußischer Tradition, und die ihm ermöglichte, gerettete Kleistmaterialien hier im Westen unterzubringen. Und das ist hier passiert, und ich wurde gefragt, ob wir das hier einrichten könnten. Und da zeige ich Ihnen jetzt mal die zwei Räume, die wir als Kleistarchiv, was heute im Stadtarchiv ist, gemacht haben. Das waren diese beiden Räume. Hier geht man rein. Ach ja. Ja. Also das waren mit Bildern und Hinterlassenschaften geschmückte Räume, die wir auch ein bisschen nett ausgestaltet hatten. Und dann kam die ganze Familie von Kleist, die hier im Westen wohnte, die kam an einem Sonntag. Und ich erinnere mich noch, wie ich da an der Treppe stand. Und dann kam ein Herr und sagte, Kleist, Kleist. Kleist, das ging die ganze Zeit so. Und dann haben die sich das hier angeguckt und nachmittags haben wir im Seelbachpark diese Einweihung gefeiert. Das war sehr schön. Und um was für Dinge waren in dem Nachlass? Also vorwiegend natürlich Bilder und Bücher, einige. Zum Beispiel zwei Bände Familiengeschichte, sehr gut, denn wir kriegten hinterher ständig Anfragen aus diesen Familienbüchern. Und meine Kollegin, der hatte ich das alles genau erklärt, ich sage, tun Sie mir eine Liebe und suchen Sie das raus, was derjenige, der das schreibt, wissen will. Und sie hatte sich das ganz prima angewöhnt und dann kam sie eines Tages hier aus dem Raum und sagte, die Kleister haben meinen Geist verwirrt. Sie machte immer so unkige Bemerkungen, also das war ganz köstlich. Und wie hatten Sie den verwirrt? Was hatte sie nicht gefunden? Ach, das war sie nicht. Das war ja auch unwichtig, der Witz war ja das Schöne. Ja, das war ein Kleist und jetzt kommt der Sitzungssaal. Hier war hinterher eine Baufirma, hier in diesem Bahnhof.